Genau, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Volker Wendland, meine Damen und Herren. Sie wissen natürlich, vielen Dank, Volker, dein Applaus. Volker Wendland mit seinem neuen Titel Ballade für Else, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nun wissen Sie, wenn ich sage, da kommt gleich einer, da kommt dann auch einer. Wenn ich Ihnen dann noch sage, meine sehr verehrten Damen und Herren, dreimal dabei gewesen, bitte nicht wieder wählen. Da kommt das bestimmt auch hin. Wenn ich Ihnen dann noch sage, die Musik des nun folgenden Interpreten ist Bret Hart. Da wissen Sie, die Musik ist auch Bret Hart. Wenn ich Ihnen sage, der Interpret ist Bret Hart, da wissen Sie auch, der Interpret ist Bret Hart. Und wenn ich Ihnen sage, der Name ist Bret Hart, dann ist der Name Bret Hart. Und er wird begleitet von den Trippers, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Sie hören nun seinen aktuellen Titel, die Nummer 1, Platz Nummer 3, Start Nummer 4, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es ist der Titel Santa Carina. Band ab! Tanzt du? Widerstand. Tausend kleine Teufel sind in dir und ich spür, wie ich den Kopf verlier. Du machst mich so wild, doch ich bin froh, dass es dich gibt. Tausend kleine Teufel spielen verrückt und ich nehm es hin, warum auch nicht. Du machst mich so wild und ich bin froh, dass es dich gibt. Die ganze Welt ist himmelblau. the Tür blieb ich nochmals stehen. Schön war's mit dir, auf Wiedersehen. The sun ain't gonna shine anymore. Gefühle gehen manchmal vorbei. Wir beide sind dann bald wieder frei. Kein Grund zu weinen. Baby, frag mich nicht, warum Liebe stirbt. Ganz einfach geirrt. The sun ain't gonna shine anymore. Gefühle gehen manchmal vorbei. Wir beide sind ab heute wieder frei. Kein Grund zu weinen. Baby. Du warst plötzlich nicht wie immer. Doch ich hatte keinen Schimmer. Du gingst, ich sah nur noch Schatten. Alles, was wir hatten, schien vorbei für dich und mich für immer. Den Mut widerstehen. Ja, soll das alles schon gewesen sein. Wir fingen doch erst an. Und dabei könnte es für immer sein. Denkst du denn nicht daran? Könnte ich die Zeit noch einmal rückwärts drehen? Ich wär bereit. Du bist der Zauber. Ganz und sofort. dein Duft in meinen Haaren, dein Bild in meinem Kopf, die Koffer in der Ecke, oh, ich hab sie noch nicht ausgepackt. Zum ersten Mal Urlaub als Single, die Sonne heißt, die Mädchen nicht kalt. Es kam, wie's kommen musste, denn ich hab mich in dich verknallt. Ich hab dich gefunden und wieder verloren. Der Sommer war lang, doch für uns viel zu kurz. Ich bin verliebt bis über die Ohren und ich weiß nur, dass ich dich wiedersehen muss. Ich hab dich gefunden und wieder verloren. Jetzt sitz ich hier rum mit deinem Bild in der Hand. Es war nur ein Flirt. Was geht hier ab mit mir und dir? sterben, weil es uns beiden nicht mehr gibt. Im Bauch die Wut, die Schmerzen, im Kopf Sehnsucht nach dir. Es friert in meinem Herzen, denn du bist nicht mehr hier. Jetzt ist alles in meinem Arm und helfen kann keiner. Ich hab wirklich alles, aber das nicht verdient. Mann läuft. Alles klar? Herr Hummel. Ja. Zähl ein, Mann. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bye.

König. Ich bin euer König. Jetzt kommt zu eurem König. Nein! Schnitten! Schnitten! Bleib zu Haus! Wie oft muss ich noch bitten? Schnitten hier, Schnitten da. Schnitten sind so wunderbar. Schnitten hier, hör zu mir und ich bin happy. Schnitten hier, Schnitten da. Schnitten sind so wunderbar. Schnitten hier, hör zu mir und ich bin happy. Vorbei, ja, natürlich, wenn ich sage Schluss jetzt, dann ist auch Schluss. Scheiße. Der Typ kann nämlich auch ganz schön an den Nerven zehren. Und zwar an meinen, nicht an ihren. Und nicht immer, aber immer öfter will er nur das eine. Sie wissen, was ich meine? Ich weiß, was Sie meinen. Ich hab auch noch was anderes vor, und schließlich nicht sein Fußballtor. Ich geh gern noch mal zur Clique, plausch mit Freunden oder so. Das läuft jetzt überhaupt nicht mehr, ich komm noch nicht mal mehr aufs Klo. Meine Lieblingssendung mit den guten und den schlechten Zeiten sehe ich nie. Und der Hans hat jetzt auch noch was am Knie. Hey, Mister. Nicht nur, weil er Hans heißt oder mich bescheißt. Er hat den ganzen Tag nur das eine im Kopf. Ja, ich weiß schon, was sie denken. Und dann noch dieser Zopf. Ja, und dann noch dieser Zopf. In meiner Clique trägt keiner einen Zopf. Dafür haben sie alle was auf dem Kasten, auf dem Brustkasten. Nämlich Haare. Brusthaare sind bei Hans Mangelware. Zieht er seine Socken aus, stinkt sofort das ganze Haus. Und Pickel hat er auch, und zwar nicht nur auf dem Bauch. In meiner Clique ist ein Typ, der sieht echt cool aus. Für den lasse ich gerne meine Sachen zu Hause, wenn sie wissen, was ich meine. Ich weiß, was sie meinen. Der steht voll auf meine Beine und sagt die oder keine zu mir. Trotzdem bin ich noch hier bei meinem Hans, denn er braucht mich ja. Und ich brauch ihn ganz. Hey, Mister von der Ambulanz, mach mir meinen Freund wieder ganz, er heißt Hans. Wie welcher Hans? Hey, Mister von der Ambulanz, mach mir meinen Freund wieder ganz, er heißt Hans. Er hat was am Knie. Sieht sie aus. Hey, Mister von der als ich 18 war, da kam sie hier vorbei. Schmale Schultern, dunkles Haar und Augen voller Scheu. Ja, bis wir beide Freunde wurden, dauerte ganz schön lang. Wir haben manche Nacht geredet, bis der Morgen kam. Sie sagte, okay, ich heil. Uns ein. Wir schliefen auf dem Boden und wir tranken roten Wein. Wir waren lustig und verrückt, so wie Verliebte sind. Bis wir eines Tages merkten, sie bekommt ein Kind. Sie sagte, okay, ich hab noch nie. Ich kann, du schaffst es, du wirst sehen. Sie schenkte mir ein Mädchen, ich war mächtig stolz auf sie. Wir stritten und versöhnten uns, die Zeit war schön wie nie. Und wenn es auch mal schwierig war, es gab immer einen Weg. Bis ich dann die Wahrheit sah, dass sie nicht mehr lange lebt. Okay, ich habe solche Angst zu sterben. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Gibt es einen neuen Morgen in einer anderen Welt? Jetzt sind wir allein. Mein kleines Mädchen ist bei mir. Manchmal muss ich weinen, viel zu ähnlich sieht sie ihn. Doch wenn ich ganz verzweifelt bin und nicht mehr weiter kann, dann nimmt sie meine Hand und schaut mich mit großen Augen an. Und sie sagt, Daddy, ich war doch noch niemals allein. Ich war so wenig vom Leben, ich bin ja noch so klein. Kann dir nicht mehr als Liebe geben. Ich sagte, Kopf hoch, Baby, lehn dich an mich. Es wird schon irgendwie gehen. Und wenn du mir ein wenig hilfst, werd ich das überstehen. Denn ich war doch noch niemals allein. Ich weiß nicht, ob ich das bringe. Ich brauche deine Augen und deine Hand und deine Stimme.

gebrochener Arm, ein gebrochenes Herz. Mitten im Höhenflug ein Häufchen Elend. Dann diese Augen, dein Blick, bringt die Wende, bringt mir Glück. Hast mich getröstet, hast mich gepflegt, bedingungslos, freier Eintritt in meine Seele. Schlafende Geister geweckt, Dummheiten gedeckt, neuen Mut in mich hineingelacht, mich belebt mit deiner großen Nacht. Ja, das kaum Geglaubte doch geschafft. Ich hab zwar lang gebraucht, gezögert, doch endlich lass es raus. Oh, ich lieb dich, egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Maus hast mich gefangen, gelockt und mit dem, was mich reizt, nicht gegeizt. Ich fühl mich eifersüchtig wohl nach dir. Bitte tu, was ich nicht gehört mit mir. Nimm den netten Jungen und das Tier. Oh, nimm mir, was ich brauch und hol das Beste aus mir raus. Oh, ich lieb dich, egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh, ich lieb dich, egal wie das klingt, ich lieb dich. Ich weiß, dass es stimmt, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in dir fest. Oh, wenn du mich nur lässt. Wir spielen das Biest und die Schöne, doch welche Rolle spiel ich? Nein, dass du zweifellos schön bist, nein, das bestreite ich nicht. Doch zum Glück bist du auch ein Biest. Ich krieg dich, verlass dich drauf, ich krieg dich. Ich geb nicht auf, denn ich lieb mich bei dir. Ich lieb mich an dir, ich lieb mich in mir fest. Oh, ich lieb dich, ich lieb dich. Ja, ich lieb mich bei dir, ich lieb mich an dir. Ich lieb mich in dir fest. Oh, wenn du mich nur, wenn du mich nur, wenn du mich nur. Wir hören jetzt das Gedicht von der Made. Ich fange vorne an. Meine Made ist ja so eine Art Wurm, vielleicht nur eine Nummer kürzer, nicht? Und meine Made hat auch nichts mit der Made in Germany zu tun. Obwohl da auch momentan der Wurm drin ist. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Die Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise eine Ameise als Speise, eine Ameise als Speise. Ah! Ei, ei und ei, da kommt doch noch was. Ei, ei und ei. Eine eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hole, so lebt es wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa, denk an Papa. Eieiei und jei, da kommt doch noch was. Eieiei und jei. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Die Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise, einer Ameise als Speise. Ah! Ei, ei und ei, da kommt doch noch was. Ei, ei und ei. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich aus der Wohnung. Das war schlecht, denn schon kam ein Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade, schade. Ah. Ei, ei und ei, da kommt doch noch was. Ei, ei und ei. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach dem Kinde. Jetzt ist aus. Ich muss aufs Klo. Weiß nicht wo, doch muss ich so. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Weiß nicht wo, doch muss ich so. Ich muss aufs Klo. Tannenduft. Auf ein mit Erdbeerduft besprühtes Scheißhaus hab ich keine Lust. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Weiß nicht wo, doch muss ich so. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Weiß nicht wo. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. Weiß nicht wo, doch muss ich so. Ich muss aufs Klo. Ich muss aufs Klo. dir sehr weh getan. Du musst es vergessen. Denk nicht mehr daran.